Ich soll erkennen, dass mich niemand hasst, dass niemand mich verfolgt, dass alle List und alles heimliche Gewebe sich allein in meinem Kopfe spinnt und webt. Bekennen soll ich, dass ich Unrecht habe und manchem Unrecht tue, das nicht um mich verdient, und das in einer Stunde, da vor dem Angesicht der Sonne klar mein volles Recht wie ihre Tücke liegt. Ich soll es tief empfinden, wie der Fürst mit offener Brust mir seine Gunst gewährt, mit reichem Maß die Gaben mir erteilt, im Augenblicke, da er schwach genug von meinen Feinden sich das Auge trüben und seine Hand gewiss auch fesseln lässt. Dass er betrogen ist, kann er nicht sehen. Dass sie Betrüger sind, kann ich nicht zeigen. Und nur damit er ruhig sich betrüge, dass sie gemächlich ihn betrügen können, soll ich mich stille halten, weichen gar. Und wer gibt mir den Rat? Wer dringt so klug mit treuer, lieber Meinung auf mich ein? Lenore selbst. Lenore San Vitale, die zarte Freundin. Ach, die kenne ich nun. Oh, warum traute ich ihrer Lippe je? Wie oft habe ich mich willig selbst betrogen, auch über sie, und doch im Grunde hat mich nur die Eitelkeit betrogen. So ist sie gegen andere, sagte ich mir, doch gegen dich ist's offene, treue Meinung. Nun kommt sie als ein Werkzeug meines Feinds. Wie lieblich schien sie, lieblicher als je, wie wohltat von der Lippe jedes Wort. Doch konnte mir die Schmeichelei nicht lang den falschen Sinn verbergen. Ich soll hinweg, soll nach Florenz, sobald ich immer kann. Und warum nach Florenz? Ich sehe es wohl. Dort herrscht der Medicea neues Haus, zwar nicht in offener Feindschaft mit Ferrara, doch hält der stille Neid mit kalter Hand die edelsten Gemüter auseinander. Empfange ich dort von jenen edlen Fürsten erhabene Zeichen ihrer Gunst, wie ich gewiss erwarten dürfte, würde bald der Höfling meine Treu und Dankbarkeit verdächtig machen. Leicht gelänge es ihm. Ja, ich will weg. Allein nicht, wie ihr wollt. Ich will hinweg und weiter, als ihr denkt. Was soll ich hier? Wer hält mich hier zurück? Oh, ich verstand ein jedes Wort zu gut und weiß nun ganz, wie die Prinzessin denkt. Sie wird mich gern entlassen, wenn ich gehe, da es zu meinem Wohl gereicht. Oh, fühlte sie eine Leidenschaft im Herzen, die mein Wohl und mich zugrunde richtete. Willkommen ergriffe mich der Tod, als diese Hand, die kalt und starr mich von sich lässt. Er kommt. Nun hüte dich. Und lass dich keinen Schein von Freundschaft oder Güte täuschen. Niemand betrügt dich nun, wenn du dich nicht betrügst.